Also der Vortrag, wie ihr hoffentlich wisst, wenn ihr gekommen seid, heißt Das schwache Geschlecht zu Geschichte, Krise und Gewalt des männlichen Körpersubjekts. Und ich habe das ja auch in dem Ankündigungstest so ein bisschen schmissig angeleitet mit den Incels, weil über Incels wird gerade sowieso viel gesprochen. Das ist, falls ihr das noch nicht kennt, das ist so ein Online-Kult von vor allem jungen Männern. Und die haben eine ganz bestimmte Ideologie. Und da sind sie sich ganz sicher, Frauen begehren nur Chads. Chads, das sind männliche Männer mit männlicher Knochenstruktur und Muskelmasse. Weder Karriere, Geld noch die Arbeit an sich selbst kann einen heute noch zum richtigen Mann machen. Schuld daran sind die Frauen, die Männer grausam als Geschlechtsexemplare bewerten und beherrschen. Deshalb ist mörderischer Frauenhass, den schon einige Incels in Attentaten in die Tat umgesetzt haben, nicht nur verständlich, sondern die einzig logische Konsequenz. Wie das dann aussieht, habe ich euch versucht, an ein paar Bildern irgendwie zu zeigen. Also falls ihr das nicht lesen könnt, da sind zwei Bilder nebeneinander und da steht, der Unterschied zwischen einem Chad und einem Nicht-Chad, Incel, sind wortwörtlich nur ein paar Millimeter Knochen. Und da geht es um die Knochenstruktur des Kinns, sozusagen. Also auf der linken Seite seht ihr einen Incel, der immer zu Sexlosigkeit verdammt sein wird, wegen seinem schwächlichen Kinn. Und auf der rechten Seite dann ein Chad. In Incel-Kreisen nennt sich das Diskutieren und Analysieren, welche Schönheitsideale gelten und wie man die erreichen kann, gilt auch als Looks-Maxing. Die haben für alles so komische Begriffe. Ich kenne mich da nicht so super gut aus. Ich vertraue da wie die meisten anderen Leute auch, Veronika Kracher und ihren Recherchen, falls ihr die kennt. Und da geht es dann halt zum Beispiel, wie in diesem Bild dazu, eben zu gucken, ne, welche Knochen bedeuten Männlichkeit und Dominanz und welche zum Beispiel eingefallene Wangen bedeuten dann eine, ja, sehr, sehr schwächlichen weiblichen Aufbau, der einen auch dazu verdammen wird, immer sexlos zu bleiben. Das ist ein großer Streit unter Incels, ob man durch Looks-Maxing dem eigenen Schicksal entkommen kann. Also die diskutieren dann sozusagen darüber, ob sie ihrem Schicksal entkommen können durch Make-up oder durch Trainieren gehen und so. Aber die reinsten Incels sind eigentlich überzeugt, dass das nicht möglich ist. Hochumstritten ist auch plastische Chirurgie. Das empfehlen die sich relativ regelmäßig, also dass sie sich zum Beispiel dann die richtigen Kinnknochen fräsen lassen oder verlängern lassen. Aber es gibt auch manche Incels, die davon überzeugt sind, dass einmal Incel, immer Incel sozusagen. Also es gibt eigentlich nichts, was man mit sich anstellen kann, was einem vom Incel-Dasein irgendwie befreien könnte, weil das ist eben Schicksal. Wie mörderisch die Incel-Ideologie ist, beweist vor allem die Verehrung in Incel-Kreisen von Elliot Rodger. Das ist der hier auf diesem Uncle Sam-ähnlichen Plakat. Der wird in Incel-Kreisen als Supreme Gentleman verehrt und zwar dafür, weil er 2014 in Kalifornien sechs Menschen getötet hat und 13 andere verletzt hat, vor allem Frauen. Und sich danach selbst getötet hat. Und er hat ein über fast 200-seitiges Manifest hinterlassen, in dem er sozusagen seine Weltsicht dargelegt hat, die eben sehr stark der Incel-Ideologie folgt. Genau. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, über Incels wird gerade irgendwie viel geredet und was mir vor allem auffällt, ist, dass sich Incel so langsam als Schimpfwort auch durchsetzt, mit dem man irgendwie misogyne Männer bezeichnet oder Männer, die auf eine sehr reaktionäre, weinerliche Art sich irgendwie, also so auf eine sehr ressentimentgeladene Art irgendwie darüber beschweren, dass sie aus ihrer Sicht keinen Erfolg bei Frauen haben oder so. Die werden dann schnell als Incel bezeichnet. Und ich halte das größtenteils für eher eine problematische Entwicklung oder ich halte das für in vielen Fällen für sehr falsch. Zum einen, weil dadurch die Spezifik an der Incel-Ideologie verwaschen wird, also weil das sind nicht einfach nur irgendwelche Frauenhasser, sondern Die haben ja schon eine sehr spezifische ideologische Elemente. Und zweitens, gerade wenn diese Kritik von Männern kommt, kann das sehr schnell was Schuld ab, also in der Funktion von Schuldabwehr auch verführen, vollführen. Also, dass sich sozusagen dann über die komischen Loser-Incels und diese Freaks halt irgendwie lustig gemacht wird, weil das halt einfach Opfer sind irgendwie und man sich selbst irgendwie damit versichert, dass man im Gegensatz zu Incels verstanden hat, dass Frauen nicht auf Misogynie, sondern auf Respekt stehen, zum Beispiel oder so. Das ist dann wieder eine Einteilung in irgendwie, das ist dieses gute Männer, böse Männer Spiel, was Männer sehr gerne spielen und womit ich immer dann ein Unbehagen habe, wenn dabei eine grundsätzliche Kritik einfach an Männlichkeit unter den Tisch fällt. Und genau um die würde es mir heute gehen. Denn ich will für euch heute irgendwie durchspielen, durchargumentieren, dass Incels nicht einfach irgendwie die Freaks der aktuellen Männlichkeit sind, sondern nur am Ende einer allgemeinen Verfalls- und Krisengeschichte des männlichen Körpersubjekts stehen und auch der Gewalt, die von diesem Subjekt ausgeht. Genau, und dafür führe ich euch jetzt so ein bisschen durch ein paar theoretische Aspekte und so ein paar geschichtliche Entwicklungen und versuche dann am Ende wieder heute anzukommen, um das für euch so ein bisschen plausibel zu machen. Genau, und anfangen tue ich damit in der Aufklärung, weil da eben alle grundsätzlichen gesellschaftlichen Institutionen und Theorien und Ideologien der modernen bürgerlichen Gesellschaft eben konstituiert wurden. Und da sieht man eben in der Aufklärung, dass von Männern und von männlichen Körpern eigentlich gar nicht wirklich die Rede ist, weil die männliche Körper vor allem als menschliche Körper besprochen werden. Also weil in der Aufklärung der Mensch, der Allgemeine, eigentlich immer männlich gedacht ist. Und deswegen wird Schönheit und Körperlichkeit in der Aufklärung vor allem in ästhetischen und anthropologischen Theorien begriffen. Ja, also in der Lehre von Menschen und in der Lehre allgemeiner Schönheit, in der zum Beispiel dann so Leute wie Wilhelm von Humboldt Theorien aufgestellt haben, dass wahre menschliche Schönheit die Geschlechterdifferenz nicht kenne. Also man kann nicht reden von, es gibt männliche Schönheit oder es gibt weibliche Schönheit. Und dann hat er direkt nachgelegt, dass aber männliche Schönheit doch die wirkliche Vervollkommnung menschlicher Schönheit sozusagen wäre. Ähnlich konsequent war das dann auch in der Physiognomie, das ist dann die erste Wissenschaft, wie sozusagen Seelenleben und Körperlichkeit miteinander zusammenhängt in der Moderne. Und einer der Vertreter, Johann Caspar Lavater, hat sich das angeguckt, wie eben Körper und Geist zusammenhängen, seiner Ma Meinung nach. Und er hat sich dabei die Frage gestellt, welche Moral erschafft, gibt einem Mann körperliche Schönheit? Also, was denke ich, die aufklärerische Richtung auch sehr klar macht. Also der Geist drückt sich im Körper aus, immer, und der Geist ist primär. Und die Antwort, die Lavater selbst gibt, welche Moral männliche Schönheit erschaffen kann, ist, Zitat, Liebe zur Arbeit, Mäßigung und Reinlichkeit sind körperlicher Gesundheit und Wohlgeformtheit der Glieder förderlich. Und es kommt daher, weil das Bürgertum zwar einige Ideale des Adels wie Ritterlichkeit und Ehre übernimmt, aber vor allem die Opulenz des Adels verwirft. Das heißt auch die körperliche Opulenz, das sich gehen lassen, der Luxus, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass dick sein auch im Mittelalter als Zeichen von Wohlstand eben galt. Und das wird vom Bürgertum eben verworfen als Dekadenz und Schwäche, weil und stattdessen besinnt man sich, das hat man dann von der Renaissance übernommen, vom Körperideal her orientiert man sich am alten Griechenland, wo jetzt so der Klassiker der David von Michelangelo zum Beispiel wäre. Es ist ein wohlgeformter Körper, wo, denke ich, wir auch viele Schönheitsideale wiedererkennen, die auch heute noch ziemlich gültig sind. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn man die Leute in der Aufklärung fragt, was dieser Körper ausdrückt, dann sagen sie Stärke als auch Zurückhaltung. Die Kraft, die dieser Körper hat, ist nicht die Kraft der Muskeln, sondern die des Charakters selbst. Also ne, der Körper drückt aus, dass man sich moralisch und geistig selbst im Griff hat. Das ist die Wohlgeformtheit des Körpers. Das heißt, es geht nicht um die Stärke der Muskeln, sondern um die Stärke des eigenen Willens und der Moral. Und der Körper untersteht diesem Willen. Die erste sozusagen Arbeitshypothese, die ich dann mitnehmen würde, ist, dass Subjektstatus, also Subjekt sein, handeln können, sich selbst bestimmen können, in der Moderne vor allem heißt, sich selbst zu gehören. Und das drückt sich ganz unmittelbar am Körper aus. Also der eigene Körper muss einem gehören, sonst ist man kein Subjekt. Und das lässt sich auch ziemlich genau so nachvollziehen, wenn man sich so aufklärerische Rechtsphilosophie ansieht. In der ist es zum Beispiel unvorstellbar, den Körper eines anderen willkürlich zu verletzen oder auch nur zu nutzen, ohne den Begriff der Person aufgeben zu müssen. Also bei Immanuel Kant geht das so weit, dass man sich nicht selbst umbringen darf, weil der eigene Körper gehört einem, der eigene Körper gehört einem nicht getrennt von der eigenen Person. Man kann nicht als Person entscheiden, den eigenen Körper zu verletzen. Das darf man nicht. Man hat das Recht nicht dazu, sozusagen. Es gibt sozusagen nichts, was einer oder einem das Recht gäbe, den Körper einer anderen Person irgendwie zu gebrauchen oder so. Und deswegen gilt auch, falls euch das jetzt wundert zu Fragen regt, weil die moderne bürgerliche Gesellschaft ist natürlich die Gesellschaft unter dem Kapital. Und das heißt aber, dass in der bürgerlichen Rechtsphilosophie schon angelegt ist, dass selbst die körperlichste Arbeit im Kapitalismus nicht als Arbeit des Körpers begriffen wird, sondern das Individuum gebraucht nur willentlich den eigenen Körper, um die wahre Arbeitskraft zu generieren. Also jetzt marxistisch ausgedrückt, ne? Es verausgabt Muskel, Hirn, Nerven etc. und generiert damit die wahre Arbeitskraft. Das heißt, nur wenn man über den eigenen Körper herrscht und ihn nutzen kann, hat man ein Recht auf Eigentum. Das heißt, der Körper ist Eigentum des Individuums, aber nicht im Sinne einer Ware. Und das ihn ergreifende Gesetz ist auch nicht gleichzusetzen mit dem Gesetz des Staates. Die Herrschaft des Selbst über sich selbst und den eigenen Körper ist aber das Gesetz vor jedem Gesetz. Und der Körper ist das Eigentum vor jedem Eigentum. So will ich das Verhältnis. Also ne, wieder dieses, man muss sich selbst gehören, sonst, und das heißt, der eigene Körper muss einem gehören, sonst kann einem gar nichts gehören, sozusagen. Ne? Was man, finde ich, auch bis heute sehr deutlich sieht, dass Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung zum Beispiel ganz viele Besitz- und Mündigkeitsrechte einfach abgesprochen werden. Ne? Genau. So, jetzt könnte man sich ja fragen, wenn Männlichkeit, also oder im bürgerlichen Sinne Menschlichkeit, dadurch definiert ist, dass man einen Willen hat und dieser Wille sich dann am Körper ausdrückt. Und wenn man einen starken Willen hat, dann hat man auch einen schönen Körper. Könnte man sich ja fragen, woher kommt dieser Wille? Und darauf hat die Aufklärungsphilosophie eigentlich keine wirkliche Antwort. Sie kann den Ursprung des Willens nicht benennen, sondern nur irgendwie beschwören. Und genau hier setzt feministische Kritik an, weil zum Beispiel die feministische Theoretikerin Karina Koretzki, finde ich, sehr gut nachgewiesen hat, dass die Frau dieser Ursprung des Willens ist. Sie ist die verleugnete Voraussetzung des Subjektstatus des Mannes in der Aufklärung. Sie garantiert und reproduziert seinen Willen. Genau. Und materialistisch kann man das natürlich auch so fassen, dass Frauen in der geschlechtlichen Arbeitsteilung ganz materiell dafür sorgen, dass Männer raus in die Welt gehen können und sich dort selbstbestimmt irgendwie verwirklichen können, weil sie zum Beispiel bei diesen ganzen Reproduktionstätigkeiten und Sorgetätigkeiten sich um sie gesorgt wird. Ja? Und weil es diese Sorge gibt, haben sie dann wiederum die Voraussetzungen, um dann unabhängig draußen in der Welt ganz nach ihrem Willen zu wirken. Das heißt, Frauen sind Voraussetzung des Willens der Männer, aber Frauen selbst wird in der Aufklärung der Wille abgesprochen. Und auch das wieder kann man in der Rechtsphilosophie ganz gut nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sich so jemand wie Immanuel Kant die Geschlechtsgemeinschaft vorgestellt hat, also seine Worte. Die Geschlechtsgemeinschaft ist bei ihm definiert als, also es geht um Sex, den wechselseitigen Gebrauch, den ein Mensch von einem anderen Geschlecht, von einem eines anderen Geschlechtsorganen und Vermögen macht, sowie ein Genuss, zu dem sich ein Teil dem anderen hingibt. In diesem Akt macht sich ein Mensch selbst zur Sache, welches dem Rechte der Menschheit an seiner Person widerstreitet. Na, das heißt, Kant bemerkt hier selbst, dass die Verbindung der Geschlechter in der aufgeklärten Rechtsphilosophie nicht zu fassen sind. Also das widerspricht dem Persönlichkeitsrecht, den Körper eines anderen Menschen zu nutzen. Genau darin besteht aber für Kant die Verbindung der Geschlechter, dass der Körper des anderen genutzt wird. Das heißt, es geht hier um keine Fragen des Willens, sondern eine Frage der Hingabe. Und diese Hingabe ist keine gesetzliche Pflicht vor dem Staat, sondern eine geschlechtliche Pflicht. Und ich denke, was jetzt die wenigsten von euch überraschen wird, eine geschlechtliche Pflicht, die im Patriarchat vor allem die Frau für den Mann zu leisten hat. Und ich denke, vor dem Hintergrund, also wenn man sich diese Konstellation anschaut, wie das Willen-, Körper- und Subjektverhältnis ist, ist es kein Zufall, dass das bürgerliche Recht den Willen nicht als Kriterium kennt, um sexuelle Handlungen zu beurteilen. Und in der Vereinigung der Geschlechter, nämlich in der Ehe, es auch kein Bruch gegen diesen Willen geben kann, eigentlich. Also insofern müsste man sagen, aus der Logik des bürgerlichen Rechts heraus war es nur konsequent, dass also war es kein Fehler oder so, sondern eigentlich nur konsequent, dass Vergewaltigung in der Ehe erst 1994 in Deutschland illegalisiert wurde. Bis dahin war das erlaubt. 94. 97. Ah ja, 94 war die Diskussion. Es hat nochmal, also ich vergesse das immer, irgendwie die große Diskussion im Bundestag und dass das Gesetz erlassen wurde, ist unterschiedlich. 97, sagst du? Dann war es 97, ja. Genau, 97 und dass im deutschen Recht überhaupt der Wille ein Kriterium ist, um zum Beispiel zu bewerten, ob was eine Vergewaltigung ist oder nicht. Also dass dieses Nein heißt Nein überhaupt in geltendes Recht eingegangen ist, ist in Deutschland auch erst seit 2016 so. Und auch daran gibt es immer noch, finde ich, ziemlich gute Kritik. Genau, und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist das verstehbar, sozusagen, warum das aus dieser patriarchalen Logik eigentlich nie angelegt war, dass Sex überhaupt eine Frage des Rechts und des Willens irgendwie sein kann. Genau. Die Selbstherrschaft und Disziplinierung von Frauen über ihren Körper, die gibt es natürlich auch, ne? Also das würde ja niemand bestreiten und in der Regel läuft die ja sogar intensiver als bei Männern. Läuft also über etwas ganz anderes hinaus, läuft auf etwas, ist vom Ergebnis her einfach was ganz anderes als die Selbstdisziplinierung des Mannes über seinen Körper. Der Mann ergreift seinen Körper über seinen Willen und hat damit das Recht, sich erkauft, ein Subjekt für sich zu sein. Also er kann für sich einstehen, seine eigenen Interessen verfolgen und so weiter. Die Frau, die ihren Körper diszipliniert, ist kein Subjekt für sich, sondern ein Nicht-Subjekt für anderes, wie das die feministische Autorin Tagedieben mal, finde ich, ziemlich schön zusammengefasst hat. So. Wie bereits angedeutet, ist aber der Mann in seinem Subjektstatus auf die Frau angewiesen, um diesen Subjektstatus reproduzieren zu können und erhalten zu können. Zusammengefasst kann man immer sagen, wenn Männer unabhängig sein, also Männer sind in ihrem Streben, unabhängig zu sein, immer abhängig von Frauen. Und das kann man in der geschlechtlichen Arbeitsteilung vor allem sehen, also in den klassischen Care-Tätigkeiten. Dieses Verhältnis geht aber auch in die tiefsten Tiefen der männlichen Körperkonstitution und seiner Sexualität ein. Rolf Pohl, das ist ein Sozialpsychologe, der, ich stelle das sehr vereinfacht dar, der hat sich vor allem angeschaut auf einer ganz unmittelbaren, auch frühkindlichen, körperlich-sexuellen Ebene, was das mit Männern macht, gerade die im ersten Jahre ihres Lebens vollkommen emotional und körperlich abhängig zu sein von Frauen, also weil die geschlechtliche Arbeitsteilung ja meistens die Sorgepersonen sind ja meistens die Mutter. Und wenn es nicht die Mutter sind, ist es in der Krippe meistens auch eine andere Frau, die sich um diese sehr unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse sorgt. Autonomiegewinn von Kindern allgemein, aber besonders für Männer, geschieht dabei stets in Abgrenzung von diesen Frauen und der affektiv körperlichen Abhängigkeit von ihnen. Also jedes Mal, in jedem Schritt, in dem Männer in dieser Gesellschaft unabhängig und autonom werden, ist immer ein Schritt weg von der Abhängigkeit von Frauen und weg von vor allem dieser körperlich-affektiven Abhängigkeit von Frauen. Das heißt, im männlichen Subjekt besteht sowieso eine Ambivalenz, die ihn vor allem auf einer Erfahrungsebene vor allem die ersten Jahre seines Lebens lieben und versorgen, gleichzeitig von sich stoßen zu müssen, um er selbst sein zu können, sozusagen. Weiblichkeit muss dabei in dem Prozess ein Mann zu werden, weil als Mann darf man auf keinen Fall eine Frau sein. Und als Mann muss man eben diese Unabhängigkeit erreichen und Weiblichkeit symbolisiert so das, was Männer alles abspalten und verdrängen mussten, um ihre Unabhängigkeit erreichen zu können. Das heißt, Passivität, sowas wie Passivität, Weichheit, Schwäche und so weiter. Und die männlichen Projektionen auf Weiblichkeit beruhen auch darin. Also indem, dass Männer glauben, das in Frauen wiederfinden zu können, was sie in ihrer Subjektwerdung verloren haben oder verlieren mussten auch, ne? Irgendwie. Wo dann sozusagen die Vorstellung ist, man selbst musste sich irgendwie hart gegenüber Schwäche und Gefühlen machen und deswegen findet man das irgendwie ein bisschen erbärmlich, wenn man ehrlich ist, aber auch irgendwie toll und romantisch, dass Frauen so emotional sind, zum Beispiel, ne? Also so ist der Zusammenhang von so diesen Selbstdisziplinierungs- und dann Projektionsprozessen. Und in der Heterosexualität werden Männer mit dem von ihm Abgespaltenen versöhnt. Also, ne, weil sie sich sozusagen wieder dem annähern können oder in Verschmelzungsprozesse gehen können mit dem, von was sie sich abgegrenzt haben. Gleichzeitig führt aber gerade die Heterosexualität Männern immer wieder vor Augen, dass sie bei aller Selbstdisziplinierung ihre körperliche Bedingtheit nie ganz überwinden können. Also weil schon allein weil sexuelles Begehren nichts ist, was einem souverän zur Verfügung steht, sondern was einen auch irgendwie betrifft oder ergreift. Und nach Rolf Pohl führt das Männer in einen ständigen Autonomie-Abhängigkeitskonflikt gegenüber Frauen, also Heteromänner vor allem. Das führt zu einer Ambivalenz, die vor allem aggressive Gefühle in Männern, also aggressive Gefühle und Nähebedürfnisse, Begehrensbedürfnisse gleichzeitig auslöst und die sozusagen immer wieder ineinander verschmelzen lässt. Das heißt, nach Rolf Pohl hassen Männer Frauen für das Begehren, das sie in ihnen auslösen. Ja? Genau. Weil der eigene Wunsch und das eigene Begehren, die Unfähigkeit, sich selbst und den eigenen Körper vollkommen unter Kontrolle zu haben, eben immer wieder blamiert. Und dieses Ambivalenzgefühl führt eben auch dazu, dass Männer ihr eigenes Begehren und ihre eigenen Bindungen an Frauen, obwohl sie sie gleichzeitig suchen und haben wollen, selbst eigentlich nicht aushalten können oder eben diese Ambivalenz nie verschwindet, weswegen es auch das Bedürfnis gibt, das eigene Begehren möglichst kontrolliert oder aggressiv loszuwerden und die eigene körperlich, also die eigene körperlich-affektiv-sexuelle Bedingtheit an Frauen zu externalisieren. Das heißt, männliche Sexualität wird, also normativ männlicher Sexualität, wird immer schon ein Wunsch nach körperlich-sexueller Unterwerfung der Frau beigemischt, eben als Externalisierung der eigenen Bedingtheit. Und ich denke, ein sehr eindrückliches Symbol, wenn ihr so schon mal so Mainstream Pornografie geschaut habt, also irgendwas, was so auf den einschlägigen größten Seiten irgendwie so ist, das endet eigentlich immer mit einer extrakorporalen Ejakulation. Also das endet eigentlich immer damit, dass nach dem Heterosex auf den Körper der Frau ejakuliert wird. Und ich denke, das ist ein symbolisch sehr prägnanter Ausdruck. Also damit wird natürlich zum einen signalisiert, man ist jetzt hier fertig, ne, und es gibt jetzt nichts mehr. Also wenn der Typ fertig ist, dann ist jetzt auch Schluss. Also dann steht hier kein Begehren mehr im Raum. Es gibt keine Bindung mehr, die zwischen Mann und Frau besteht, weil der Mann eben befriedigt ist. Und was in der extrakorporalen Ejakulation natürlich nochmal ganz deutlich wird, ist, dass die Körper auch nicht mehr verschmolzen sind, ne? Sondern man, wenn man das jetzt symbolisch so lesen will, sozusagen dieser Dreck von irgendwie einen Körper zu sein und den nicht ganz unter Kontrolle zu kriegen, den hat man ausgelagert. Der ist jetzt woanders. Der ist an dem Objekt, das einem das angetan hat, dass man sich überhaupt wieder so gefühlt hat. So, ja. Ja, nee, dass es auf dem Körper landet, sozusagen. Also das ist, genau, und das ist jetzt so ein bisschen eine jugendfreie Darstellung von so einer Pornografieart, die nur daraus besteht. Das gibt es auch. Da gibt es dann überhaupt keinen Sexualakt, besteht der ganze Porno nur daraus, dass es massenhaft diese Ejakulation gibt. Genau. Ich gehe nochmal zurück, damit wir uns das nicht die ganze Zeit ansehen müssen. Entschuldigung. So. Also halten wir kurz fest, als Zwischenfazit, der Subjektstatus des Mannes beruht auf der Existenz seines selbstbestimmten Willens, der sich zuvorderst daran zeigt, dass er den eigenen Körper unter die Kontrolle des eigenen Willens bekommen kann. Dieser Willen hat aber eine Voraussetzung, und das ist das Geschlechterverhältnis und die hingebenden Tätigkeiten und die hingebungsvolle Existenz von Frauen, denen gegenüber Männer zutiefst ambivalent sind. Einerseits brauchen und begehren sie Frauen und suchen an ihnen, ihren Subjektstatus zu reproduzieren. Andererseits erinnert gerade ihre Bindung und ihr Begehren an Frauen sie an ihre Bedingtheit und Abhängigkeit und sexuell vor allem an ihre, also gerade sexuell an ihre körperliche Bedingtheit und Abhängigkeit. Und die versuchen sie aggressiv loszuwerden bzw. auszulagern. So, der Subjektstatus von Männern in der Moderne kennt aber auch noch andere Bedingungen und Voraussetzungen als das Geschlechterverhältnis. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also wir hatten ja gesehen, am Anfang der Aufklärung gelten Menschen, also der allgemeine Mensch ist der Mann. Und sein Charakter drückt sich an seinem Körper aus. Männlichkeit ergibt sich also wie selbstverständlich, wenn man seinen Willen nutzt. Wenn man einen Willen hat, ist man männlich, automatisch. Da muss man sich nicht noch extra drum bemühen. Die entsteht automatisch, wenn man diesen Willen auch nutzt. Und das heißt, im Kapitalismus eben sich am Markt behaupten und die Gesetze des Staates befolgen bzw. mitgestalten. Nur garantieren Staat und Kapital nicht nur den Willen der Subjekte, sondern sie beherrschen und untergraben diesen Willen auch. Ja, also der Körper der Subjekte im Kapitalismus gehört ihnen ja wirklich selbst. Also sie müssen ihn ja wirklich selbst durch die Gegend kommandieren und so weiter. Diesen Selbstbesitz an sich selbst müssen sie aber gleichzeitig verdingen, nämlich als Arbeitskraft auf dem Markt. Also das ist auch das, was wir vorhin in der Rechtsphilosophie hatten. Ne? Und das könnt ihr euch wirklich ganz konkret vorstellen. Wenn ihr jetzt irgendwo schuften geht dann zwingt euch ja niemand konkret mit körperlicher Gewalt oder so, das zu machen, was ihr da macht. Und trotzdem würde hoffentlich zumindest keiner von euch hier sagen, dass ihr irgendwie aus reiner Selbstbestimmung im emphatischen Sinne arbeiten geht. Ne? Sondern ihr habt eure Arbeitskraft verkauft, wahrscheinlich an irgendwen, der Produktionsmittel besitzt, im Gegensatz zu euch. Und deswegen habt er das Recht auf eure Arbeitskraft und ihr selbst müsst euren Körper durch die Gegend so kommandieren, dass diese Arbeitskraft generiert wird. Ne? Das ist das Verhältnis. Und in bürgerlichen Verhältnissen ist das aber kein Herrschaftsverhältnis, also erscheint das nicht als Herrschaftsverhältnis, weil das ist ja mit einem Willensakt wiederum auch alles besiegelt worden. Ne? Also ihr habt ja einen Vertrag geschlossen, in dem das sozusagen alles gerechtfertigt wurde. Und darin liegt aber trotzdem immer diese Selbstunterwerfung, die man also den eigenen Willen im Kapitalismus zu verwirklichen, heißt trotzdem eigentlich auch immer sich selbst dabei zu unterwerfen, um das machen zu können. Das ist auch so ein bisschen das, was, wenn ihr ein bisschen Marx kennt, was dieses doppelt freie Lohnarbeiter-Ding bei ihm ist. Das heißt, sich selbst und den eigenen Körper auch als unterworfenes Objekt zu erleben, was einem eigentlich nicht selbst gehört, sondern dem Kapital, dem man seine Arbeitskraft verkaufen muss, ist also vor allem eine proletarische Erfahrung. Die hierarchische Trennung von Kopf- und Handarbeit, also zwischen denen, die irgendwo planen, auswerten und organisieren, das sind wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, und den armen Teufeln, die dann am Ende irgendwo in irgendwelchen Minen schuften, auf dem Feld ackern oder das Klo schrubben müssen, erlaubt es den Bürgern dabei, sich selbst in feingeistiger Menschlichkeit zu wähnen und sich von den körperlich unterworfenen proletarischen Bestien, die gerade am Anfang der Moderne auch oft als halbe Tiere oder sehr tierhaft beschrieben und konzipiert wurden, eben abzugrenzen. Deshalb konnte sich auch dieses Bild von Männlichkeit als allgemeiner Menschlichkeit, denke ich, eine Zeit lang im Kapitalismus auch wirklich halten. Aber diese Externalisierung, also dass nur die Proletarierinnen eigentlich die körperlich Unterworfenen sind, ging im Laufe des 19. Jahrhunderts dann zunehmend verloren, weil auch die Söhne des Bürgertums zwar nicht in der Fabrik durch das Kapital, aber in den Kasernen durch den Staat massenhaft gezüchtigt und abgerichtet wurden. Der Männlichkeitshistoriker Wolfgang Schmale schreibt darüber, über die veränderte Funktion von Pädagogik im 19. Jahrhundert. Zitat: Die Aufklärer verstanden sich noch als Vermittler, gewissermaßen Übersetzer der Natur. Ihre Erziehungskonzepte waren solche der Übersetzung. Das hegemoniale Männlichkeitskonzept des späten 19. Jahrhunderts ist keine Übersetzung der Natur in Pädagogik mehr, sondern ein reines Machtinstrument. Und zu was soll dieses Machtinstrument gebraucht werden oder wo soll dieses Machtinstrument hinführen? Das hat ein anderer Männlichkeitsforscher, Georg Mosse, zusammengefasst, dass die Subjekte im 19. Jahrhundert einen Willen zur Männlichkeit entwickeln sollten. So, und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, was ich darüber gesagt habe, was in der Aufklärung Männlichkeit ist, dann ist den Willen zur Männlichkeit entwickeln eigentlich eine ziemlich komische Konstellation. Also, weil die Konstellation in der Aufklärung ist ja, dass wer einen Willen hat, ist männlich. Das heißt, wenn ich einen Willen zur Männlichkeit entwickeln soll, dann muss ich einen Willen dazu entwickeln, einen Willen zu haben, sozusagen. Also, und das ist eine komische Konstellation. Und ich würde sagen, dass hier neben das, was im Bürgertum tatsächliche Männlichkeit ist, also das, was sozusagen wie selbstverständlich entsteht, wenn man sich einfach als bürgerlicher Mensch selbst bestimmt, neben diese tatsächliche Männlichkeit tritt noch eine prinzipielle Männlichkeit, die man erst hervorgebracht werden muss, die erst bewiesen werden muss. Und Männlichkeit wird damit zum ersten Mal in der modernen Geschichte überhaupt ein eigenes Geschlecht. Das ist hier in der Aufklärung noch nicht. Da gibt es Menschen und Frauen, also allgemeine Menschen und dann das Geschlechtswesen Frau. Und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es eigentlich Männlichkeit auch als Geschlecht. Und das hat, denke ich, mit diesen körperlichen Unterwerfungsprozessen und dieser Verdopplung von Männlichkeit als prinzipieller Männlichkeit zu tun. Genau. Das heißt, Männlichkeit ist nicht mehr einfach nur der Subjektstatus des bürgerlichen Menschen, sondern ein von den Subjekten getrenntes Objekt geworden, dem diese nacheifern müssen. Und den typischen Ausweg, also weil das ist ja eigentlich eine Kränkung des männlichen Autonomieanspruchs, aber der übliche Ausweg, den Männer daraus genommen haben, ist, sich mit der Instanz, die sie da objektiviert, zu identifizieren und auch mit der Unterwerfung ihres Körpers zu identifizieren, um das eben nicht als Unterwerfung, sondern als Selbstermächtigung zu feiern. Also zum Beispiel die proletarische Unterwerfung des Körpers als Arbeitskraftcontainer ist von vielen Arbeiterturnverbänden zum Beispiel aufgegriffen worden oder in einem Proletenkult, wie hier von der Sowjetunion, wo eben auch körperliche Kraft und Stärke eben ganz zentral wurden. Das heißt, die materiellen Notwendigkeiten, unter denen Männer ihre eigenen Körper unterwerfen mussten, das sind vor allem eben Arbeit und Krieg, sind sozusagen ganz aktiv bejaht worden, auch um dieser Ohnmachtserfahrung eben, denke ich, auch zu entgehen und als nicht mehr Aufbegehren gegen die Herrschaft, sondern Identifikation mit der Herrschaft auch. Aber eben auch einfach als materielle Notwendigkeit, ne? Weil Arbeit und Krieg beanspruchen eben auch den Körper und da macht es ja auch durchaus Sinn, diesen materiellen Notwendigkeiten irgendwie zu folgen. Genau. Und wenn wir jetzt zu heute springen, also ich würde jetzt einen Übergang zu heute machen, und wir leben ja in einer Zeit, wo wir einen enormen Zuwachs und Hype um Fitness zum Beispiel haben, Kraftsporttraining sich sehr, sehr stark verallgemeinert hat und von sehr vielen Menschen betrieben wird, aber eben auch vor allem von Männern. Und es gibt eine bestimmte Form von Gesellschaftskritik, die in den Fitnesscentern von heute einfach nur die Turnvereine und Kasernenhöfe von damals eben wiedererkennt. Ne? Weil die Logik ist, Arbeit verschleißt den Körper, den muss man eben für Staat und Kapital irgendwie in Schuss halten und vor Verfall zum Beispiel schützen. Und war schon immer die Rolle von Sport und körperlicher Disziplin. Und heute passiert das eben halt nicht mehr im Turnverein oder auf dem Kasernenhof, sondern eben ganz individualisiert als Selbstoptimierung. Das heißt, nach wie vor geht es bei diesen ganzen Fitness- und Körpersachen eigentlich nur darum, die elende Plackerei, die mehr denn je das ganze Leben umfasst, länger durchzuhalten. Und ich denke, an dieser Erklärung ist auf jeden Fall was dran. Also das stimmt natürlich, ne? Also Leute gehen natürlich ins Fitnessstudio, um länger die ganze Scheiße durchhalten zu können und nicht so schnell irgendwie starke körperliche Probleme vom Arbeiten und vom Stress irgendwie zu bekommen. Aber wenn man, ich finde es fragwürdig, ob das wirklich erklären kann, dass vor allem Männer so viel unzufriedener mit ihrem Körper geworden sind. Weil dass das so ist, das ist ziemlich unstrittig. In der Umfrage zum Beispiel von Psychology Today gaben noch 1973 15% der Männer an, mit ihrem Körper unzufrieden zu sein. Und 1997 waren es bereits 43. Das ist ein ganz enormer Anstieg. Das ist aus einer Studie von dem Swiss Medical Forum, die sich mit so einer Zunahme von Körperbildstörungen gerade bei Männern irgendwie beschäftigt haben, vor allem die sogenannte Muskeldysmorphie. Also das ist das sehr obsessive Trainieren, die Sucht nach Muskelmasse. Und was eben so sogenannte Körperbildstörungen angeht und auch Essstörungen teilweise, haben Männer tatsächlich deutlich aufgeholt im Vergleich zu Frauen, wobei das Verhältnis, also es steht immer noch in keinem vergleichbaren Verhältnis, ne? Irgendwie. Also da sind Frauen trotzdem nach wie vor sehr, sehr viel mehr betroffen. Genau, und lässt sich das jetzt daraus erklären, dass einfach die Arbeitsanforderungen halt noch weiter gestiegen sind, ne? Irgendwie entgrenzte Arbeit, man muss jetzt halt irgendwie für alles trainieren, nicht nur für den Job oder nicht nur für den Krieg. Und ich würde sagen, nein, das ist so eine rein funktionalistische Kritik, greift eben zu kurz, wenn man sich dieses Verhältnis ansieht, weil es müsste einen überraschen, wenn man diese funktionalistische Kritik vertritt, dass das neue Muskelideal und die Angst vor körperlicher Minderwertigkeit der Männer ausgerechnet ab den 70er Jahren rasant an Fahrt aufnimmt. Also genau an dem Zeitpunkt, an dem tatsächliche Muskelkraft für Arbeitsprozesse rasant an Bedeutung verloren hat und auch immer weiter verliert. Also dass irgendein Industriearbeiter, der den ganzen Tag irgendwie mit megaschweren Hämmern auf irgendwelchen Stahlzeug rumkloppt, dass der aus seiner Arbeit irgendwie ableitet, dass dicke Arme irgendwie ein begehrenswertes Körperideal sind, das ist ein direkter materieller Zusammenhang. Aber dass irgendwelche Aktienberater ins Fitnessstudio gehen, um irgendwie einen super dicken Bizeps zu bekommen, lässt sich nicht auf die gleiche Art erklären, sozusagen. Ja, es wird langsam schwierig mit dem Licht. Ich weiß nicht, ob wir da noch. Ja, so geht. Also ich glaube, so geht es. Genau. Und also vor allem, wenn man sich irgendwie den instrumentellen Nutzen gerade von diesem extremen Muskeltraining anschaut, müsste einen zu denken geben, dass gerade die Muskeln, nach denen sich die meisten Männer sehnen, das sind vor allem ausgesuchte Gruppen im Brust- und Armbereich, dass da selbst Laien wissen, dass wenn man die trainiert, man damit eigentlich nichts lebenspraktisch wirklich viel besser kann, außer eben mehr Gewichte heben. Was hier hergestellt wird, und das ist sozusagen meine Grundthese, ist eben keine Männlichkeit mehr, die über eine gesellschaftlich gültige Leistung in Arbeit oder Kampf vermittelt wäre. Das ist diese tatsächliche Männlichkeit, die bürgerliche Menschlichkeit eigentlich entspricht, sondern nur noch ein verdoppeltes Bild von Männlichkeit an sich, eine prinzipielle Männlichkeit. Und für die Verkörperung dieses Bildes stellen Männer ihre Leistungsfähigkeit nicht nur hinten an, sondern sie sind sogar bereit, diese komplett zu opfern. So dopt sich etwa jeder 20. Mann irgendwann in seinem Leben mit anabolen Steroiden, was zahlreiche gesundheitliche Folgen hat. Diese gehen sogar so weit, dass das symbolische Zentrum der patriarchalen Körperfunktion zerstört werden kann. Denn, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber zu den Langzeitfolgen von Anabolika-Konsum gehören auch Erektionsstörungen und Sterilität. Ja, das heißt, und Libido-Verlust. Das heißt, das Streben nach maximal verkörperter Männlichkeit kann zur Impotenz des normativ männlichen Körpers führen. Also der natürlich cisgeschlechtlich ist, jetzt nach der Logik des Patriarchats. Und ich denke, verstanden werden muss das als verzweifelter Versuch oder als Pflicht, sich da immer noch als männliches Subjekt zu setzen, wo die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür eigentlich gar nicht mehr wirklich existieren. Seit den 70ern sind die Einzelnen dabei mehr denn je dazu aufgefordert, diese Voraussetzungen in sich selbst zu suchen. Also in der Aufklärung finden Männer diese Voraussetzungen für ihren Subjektstatus noch wie selbstverständlich in der Frau vor. Jetzt sollen die den auch in sich selbst suchen. Ja, also, genau. Also sei du selbst ist ja so der Dauerimperativ auch unserer Zeit. Und das ist eine Pflicht, die nie erfüllt werden kann. Also man kann sich einfach nie genug sich selbst sein oder nie sich prinzipiell erweisen, wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür einfach gar nicht da sind. Und ihr könnt euch das, glaube ich, ein bisschen so vorstellen wie bei diesen Workfare-Regimes, also bei uns in der BRD ist das Hartz IV. Und wenn man sich diese Maßnahmen und das Programm, was die abziehen, irgendwie anguckt, dann haben die natürlich auch einen instrumentellen Zweck. Also die drücken die Löhne, das ist ein Abschreckungssystem, das baut enormen Druck auf, möglichst schnell wieder zu arbeiten. Also das hat natürlich instrumentellen Nutzen, aber da passiert auch was zutiefst Irrationales, nämlich dass es ja tatsächlich zunehmend das Kapital auch Probleme hat, genug Arbeitskraft zu verwerten, also es einfach wirklich mehr Arbeitslose auch gibt, als das Kapital irgendwie gebrauchen kann. Und diese rumliegende Arbeitskraft ist aber verpflichtet, beim Arbeitsamt aufzutauchen und in irgendwelchen Maßnahmen zu beweisen, dass man prinzipiell aber arbeiten würde, wenn man könnte. Und man kann aber nicht, also das ist gesellschaftlich objektiv stellenweise unmöglich geworden, Aber man muss das immer wieder beweisen, dass man könnte, wenn man, ne, also sozusagen, man ist gar nicht mehr auf dem Status, dass man sich ausbeuten lässt, sondern dass man ständig erstmal rumspringen muss und rumtouren muss, um zu zeigen, hey, ich bin ausbeutbar übrigens noch, ich bin ausbeutbares Material, bitte nehmt mich irgendwann. Und ich denke, das ist ein sehr ähnliches Verhältnis, ne? Also da wird Männlichkeit hergestellt, wo sie sich eigentlich gar nicht mehr verwirklichen kann, in einem bürgerlichen Sinne. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass Männlichkeit eben als Objekt, als Geschlecht im 19. Jahrhundert neben die empirischen Männer und die Subjekte treten konnte. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. Also wie ich schon angedeutet habe, früher wurde ja Männlichkeit mit seinen Voraussetzungen eben in der Heterosexualität versöhnt. Auch dieses Verhältnis hat aber historisch durchaus gelitten. Weil in diesem Zuge, dass Männlichkeit als Objekt entstanden ist und man diesen Willen zur Männlichkeit, also in Männlichkeit selbst, den Ursprung von Männlichkeit suchen sollte, lässt sich gerade Ende des 19. Jahrhunderts auch an der Entstehung der sogenannten Männerbünde gut zeigen. Also Vereine, wo Männer zusammenkommen, um zusammen Männlichkeit zu feiern, über männliche Helden zu lesen, sich gemeinsam männliche Statuen anzuschauen und zu sagen, Mann, ne? Ist das nicht toll irgendwie? Und in der Männerbund-Ideologie liegt immer die Idee, dass Männer sich als Männer über Männlichkeit reproduzieren könnten. Wo auch immer die Idee ist, dann braucht man die Frauen nicht mehr. Dann ist man auch nicht mehr so abhängig von denen. Der Thomas Kühne hat das mal genannt als die Verherrlichung einer zärtlichen, Weiblichkeit selbst erzeugenden Männergemeinschaft und den Traum der Symbiose von Männlichkeit und Weiblichkeit im Mann. Und das Problem, was sozusagen diese Männerbünde aber sofort hatten, auch ihrer eigenen Logik nach, ist, dass sie eben halt homosozial waren und dadurch, dass diese Bindung an die eigenen Voraussetzungen, wie ich versucht habe, an der Heterosexualität darzustellen, die sind ja auch immer libidinös. Und deswegen haben Männerbünde immer auch was latent Homoerotisches oder was latent Homosexuelles. Und die sind aber, wie ihr sicher wisst, sind die in der Regel schwerst schwulenfeindlich. Also manifeste Homosexualität darf in Männerbünden überhaupt nicht sein. Und deswegen sind Männerbünde, haben auch immer so ein paranoides Element. Also weil gerade Männlichkeit so libidinös als Ursprung der eigenen Männlichkeit aufgeladen wird, aber es gleichzeitig das Homosexualitätstabu gibt. Und um mal da so einen Bogen zu machen, das zeige ich euch ein paar Bodybuilding-Memes, die es so im Internet gibt. Genau, also da seht ihr, was so die Erwartungen sind, wenn man als Typ ganz viel pumpen geht, nämlich, dass man ganz viele Frauen hat. Und die Realität ist dann aber, dass nur ganz viele Typen um einen rumstehen und sagen, hey, geile Brustmuskeln, Bro, wie viel kannst du drücken? Ich habe auch schon mal gedrückt und so. Und das gibt es nochmal in Farbe und mit mehr Bildern hier. Das ist eigentlich das Gleiche, ne? Also die eine Frau sagt, dring in mich ein, es ist wirklich furchtbar. Und die Frau an seinen Füßen sagt, gib mir deinen Samen. Und Realität sind dann aber zwei Typen, die ihm halt sagen, hey Mann, du siehst richtig gut aus, ne? Und das ist genau, ich würde sagen, das ist genau diese männerbündische Homoerotik, die sich da auch in diesem ständigen Körperideal Sehnsucht da spiegelt. Genau, das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte Ende des 19. Jahrhunderts ist Männlichkeit so als Objekt entstanden und männerbündisch, vor allem auch libidinös aufgeladen worden. Aber diese Verdinglichung von Männlichkeit als Objekt ist auch auf anderen Ebenen weitergetrieben worden. Wir hatten es ja jetzt vor allem mit dem Militär, also eher auf der Seite des Staates, aber auch auf der Seite des Kapitals ist diese Verdinglichung von Männlichkeit weiter vorangeschritten, nämlich indem Männlichkeit auch als Objekt wurde, das sich warenförmig vermitteln lässt. Also ganz berühmt der Marlboro-Mann. Weil klassischerweise eben weil Weiblichkeit für anderes hergestellt wird und nicht für sich, Weiblichkeit ein Verkaufsargument ist, das denke ich, muss ich nicht weiter ausführen, das kennt ihr. Aber es eben auch spätestens seit den 50ern, aber eigentlich schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr dazu kommt, dass auch Männlichkeit als Verkaufsargument genutzt wird. Also Männlichkeit Sachen verkaufen kann, klassischerweise eben der Marlboro-Mann und heutzutage alles ein bisschen expliziter, vollkommen ohne Kontext. Also der Marlboro-Mann, der brauchte noch irgendwie dieses Cowboy-Image, um männliche Sexualität irgendwie zu verkaufen. Zu dieser Kraft-Salatsoße gibt es einfach direkt ein Stück Sixpack dazu und dann fertig, ne? Also da muss nicht mehr groß weiter vermittelt werden. Seit den 70er Jahren ist diese Entwicklung nur weitergegangen. Nur würde ich hier nochmal den Fokus mehr darauf legen, dass Männlichkeit nicht nur verkauft wird, sondern Männlichkeit dadurch auch käuflich wird. Das heißt, dass die Krafträume im Fitnessstudio weniger mit Leistungssport und mehr mit Beautyfarmen zu tun haben, zeigt sich dann, wenn man sich die enorme Palette an Produkten anguckt, die abseits von Statussymbolen der Macht und des Reichtums nur noch Männlichkeit an sich repräsentieren sollen. Und auch hier geht es immer körperlicher zu. Also denkt einfach an die Einführung eigener Männerregale und Abteilungen in Drogeriemärkten, wo jetzt Männer ihre eigene Sonnencreme brauchen, also männliche Sonnencreme dann und so. Ja, genau. Und ich denke auch so Begriffe wie Guyliner oder Manscara. Genau, das ist der Manscara von Calvin Klein. Der heißt auch so. Und das hier ist Make-up für Männer, das Warpaint heißt, also Kriegsbemalung. Ich denke, darin zeigt sich, dass es auch bei Männern immer körperlicher zugeht und gleichzeitig aber immer ein Unbehagen auch besteht, weil es ein Bewusstsein darüber gibt, dass dieses sich selbst als Objekt herrichten, also das eigene Geschlecht so herausputzen zu müssen, dass das eigentlich was ist, was Frauen im Patriarchat obliegen soll. Die sollen sich als Objekt für anderes herrichten, während man selbst sich einfach als tatkräftiges Subjekt setzt. Und deswegen ist genau an diesen Sachen das Abgrenzungsbedürfnis so stark. Ne? Deswegen darf das nicht Mascara heißen, sondern muss halt Manscara heißen oder so. Deswegen wird dieser Privatkonsum, der eben mit Künstlichkeit und Weiblichkeit identifiziert wird, wird eben stets versucht, mit einer Extraportion bodenständiger Authentizität gekontert zu werden. Ne? Also von Pappschachteln in Burgerläden, auf denen aufgedruckt rustikales Holz irgendwie auf den Pappschachteln ist, über das passende Flanellhemd und das Bartwachs, das es irgendwo gibt. Und hier möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, was für eine riesige Fallhöhe es gibt von den materiellen Bedingungen des Lebensprozesses der Menschen und den Schönheitsidealen bei jetzt so einem Flanellhemd-Hipster, der imitiert ja ganz viel von dem Holzfäller-Look, aber es ist vollkommen klar, dass der nie in seinem Leben Holz fällen würde. Der würde auch seinen kompletten Appeal verlieren, wenn er das machen würde. Das wird nur angespielt oder zitiert, um dieses urige, aus sich selbst herauskommende der Männlichkeit zu imitieren, aber das selbst ist schon nur Künstlichkeit und Symbol irgendwie. Und hat nichts mehr mit der Lebensrealität, also überhaupt nichts mit der Lebensrealität von den Menschen in der Art zu tun. Genau. Privatkonsum, das wissen wir, denke ich, alle im Kapitalismus, dient natürlich auch der sozialen Distinktion, also sich abzugrenzen von anderen. Die Entwicklung ist aber trotzdem sehr klassenübergreifend, würde ich sagen. Also dieses hypermaskuline Aufplustern, also der ganzen Welt ständig beweisen müssen, dass man auch wirklich ein Mann ist, ist ja eigentlich normalerweise was vor allem von migrantischen und oder proletarischen Männern gemacht wird, die damit auch ihre gesellschaftlichen niederen Status versuchen zu kompensieren. Ja, also sie sind vielleicht gesellschaftlich abgewertet, aber sie sind wenigstens richtige Kerle. Und sie werden ja dafür auch bis heute von bürgerlichen Männern gerne belächelt. Das ist trotzdem eine klassenübergreifende Geschichte. Also das, denke ich, kann man auch sehen an so dem übergreifenden Erfolg der Rap-Industrie, die schon lange nicht mehr nur männliche Aufstiegserzählungen in Musik verpackt, sondern auch die klassischen Inhalte von Frauenmagazinen, Boulevard, Selbsthilfe, Shopping und so weiter, maskulin eben aufbereitet. Und die erfolgreichsten Künstler des Genres, wie Kollega oder so, sind sowieso am Puls der Zeit. Bei ihnen ist die Musik schon lange nicht mehr nur noch das Vehikel für das eigentliche Geschäft, den Vertrieb von Mode, Parfüm und von Fitnessprogrammen. Und ganz kurze Nebenbemerkung, ne, weil es so klassisch ist, sich über Rapmusik irgendwie so lustig zu machen oder das so zu belächeln. Wer glaubt, dass es Hip-Hop gebraucht hat, damit männliche Kunst nur noch selbstreferenzieller Müll ist, der um die eigene Männlichkeit und den eigenen Status als Künstler kreist, hat sich, glaube ich, noch nie die Lyrics von einem AC/DC-Song durchgelesen. Also, das ist aus TNT von AC/DC. Und die fallen, also diese Art von Rock, in der Männer eigentlich nur noch darüber singen, dass sie Männer sind und dass sie das, was sie machen, wirklich gut machen, das fällt auch eben in genau diese 70er Jahre. Also wo es nur noch darum geht, Männlichkeit an sich irgendwie darzustellen. Ja, das ist aus TNT, die zweite Strophe oder so. So lock up your daughter, lock up your wife, lock up your back door and run for your life. The man is back in town, so don't you mess around. Also schließ deine Tochter weg, schließ deine Frau weg, schließ die Hintertür ab und renn um dein Leben, denn der Mann ist zurück in der Stadt, also mach keinen Quatsch. Ja, genau. Das heißt, heute sind Männer mehr denn je in der Pflicht, in sich und vor allem an ihrem Körper eben Männlichkeit selbst herzustellen. Zumindest vorgeblich tun sie das nicht mehr für Staat und Kapital, sondern ganz individuell. Jeder seine eigene Männlichkeit. Doch die muss dann natürlich wieder zum Markt getragen werden. Und eben Geschlecht an sich selbst herstellen zu müssen und sich trotzdem dabei selbst nicht zu gehören, ist, wie ich versucht habe anzudeuten, eigentlich die geschlechtliche Pflicht der Frauen im Patriarchat. Und genauso ist es im Patriarchat total selbstverständlich, dass Frauen von Männern als Geschlechtsexemplare bewertet und gehandelt werden, weil sie eben nicht für sich, sondern für anderes existieren sollen. Für Männer sind diese beiden Prozesse, die sie halt zunehmend an sich selbst auch erleben, gerade wegen ihren ganzen Bemühungen, ihre Männlichkeit prinzipiell die ganze Zeit zu beweisen, eine unerträgliche Kränkung. Sie erfahren immer wieder, dass ihr Autonomieanspruch scheitert, auch und gerade, wenn sie ihn obsessiv verfolgen. Lustvoll Objekt für anderes zu sein, was ja eine Form von Versöhnung, zumindest teilweise mit dem eigenen Objektstatus sein könnte, widerspricht eben dem männlichen Souveränitätsanspruch. Und wie ich schon mal gesagt habe, der einzige Ausweg, den Männer eigentlich immer gekannt haben, ist eben, sich mit den großen Instanzen zu identifizieren, die einen objektifizieren. Also, ich lasse das mal hier, also normalerweise mit Staat und Kapital, ne? Und beim Aufgehen im Volkskörper oder der Dauershow als irgendwie Self-Made Man mag das noch funktionieren, also sich mit der Instanz zu identifizieren, die einen zum Objekt macht. Gegenüber Frauen ist das aber vollkommen undenkbar. Denn normalerweise rationalisiert das männliche Subjekt weibliche Lust und weibliches Begehren nur als Reaktion auf die eigene Handlung. Frauen begehren in dieser Fantasie nie aktiv, sondern werden lediglich von der eigenen Männlichkeit überzeugt bzw. in der Sprache des Krieges erobert. Um diese Vorstellung aufrechtzuerhalten, braucht es heute jedoch immer mehr Verleugnungen, weil auch Beziehungen und Sex nicht mehr ausschließlich über Macht, ökonomische Notwendigkeit und soziale Homogenität vermittelt werden, sondern auch als Faktoren auf den postmodernen Beziehungsmärkten, bei denen sich auch Männer sich und ihr verdingliches Bild zum Markte tragen müssen. Frauen dürfen hier eingeschränkt mittlerweile ebenfalls aktiv bewerten und selektieren, weil sie über die vorgezeichneten Entwicklungen nicht mehr nur Produzentinnen, sondern auch Konsumentinnen des objektivierten Geschlechts geworden sind. Ne? Also diese Kraftsoße zum Beispiel, das ist ja auch für Frauen. Oder so ein Film wie Magic Mike, falls der euch was sagt, da geht es um so eine Truppe an männlichen Strippern, das ist auch mittlerweile für ein existierendes weibliches Publikum, was das einfach feiert, wenn es ein paar lecker Männer auf der Leinwand eben gibt, die sie sich halt angucken können. So. Genau. Frauen sind so immer weniger die schmeichelnden Spiegel, die Männer gerne für ihr Ego hätten, sondern beschämende Bewertungsinstanzen der männlichen Geschlechtlichkeit geworden. Und das Resultat sind dann das nackte Grauen, das Männer empfinden, die es sonst gewohnt sind, Frauen nach Punkteskalen von 1 bis 10 zu bewerten, wenn Frauen einmal laut sagen, dass ihnen ein Mann unter 1,80 nicht ins Haus kommt. Also wenn ihr schon mal irgendwelche Gespräche da belauscht habt oder irgendwie im Internet unterwegs seid, da kann man sich nicht vor hüten, dass das, dass da ständig drüber lamentiert wird, wie unfassbar schrecklich das ist irgendwie, dass man als Mann immer kritisiert wird, wenn man irgendwie Frauen nach ihrem Gewicht fragt, aber die dürfen einen fragen, wie groß man ist. Und das ist wirklich die absolute Höhe halt. Ja? Und Das wird auch beim Weihnachtsessen konstatiert, sagst du? Ja, glaube ich dir gerne. Und das führt uns jetzt wieder zurück zu Incels. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Denn Incels sind meiner Meinung nach nur die negative Zuspitzung von dieser Krisengeschichte des männlichen Körpersubjekts. Ihre Ideologie ist die Radikalisierung des Verhältnisses von prinzipieller Männlichkeit und tatsächlicher Männlichkeit. Denn für Incels ist alles, was Männlichkeit in bürgerlichen Verhältnissen sonst herstellen soll, eine zynische Lüge. Der bürgerliche Idealtyp der Nachkriegszeit zum Beispiel mit Haus, Auto und Ehefrau gilt ihnen als Beta-Kack, also als gehörntes Weichei, das sich von Frauen materiell aussaugen lässt, während die Frauen hinter seinem Rücken mit echten Männern, also Chads, Sex haben. Selbst Pickup-Artists und andere Männercoaches, die ja Männern dabei helfen, diese Männlichkeit an sich selbst herzustellen und Frauen zu unterwerfen in sexuellen Kontakten. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabe an Pickup-Artists. Und deren Message ist ja, wir haben die richtige Technik und wenn du genug an dir arbeitest, dann kriegst du das auch hin. Aber Incels, also zumindest die radikalsten Incels, haben auch ein Problem damit, weil die Pickup-Artists vorwerfen, dass sie ihnen vorgaukeln, dass sie das leisten könnten. Und Incels sagen aber, sie können das nicht. Kein Maß an Arbeit, auch nicht jener an sich selbst, kann einem noch als Mann herstellen, wenn die eigene körperliche Substanz minderwertig ist. Und dass die meisten Mitglieder dieses Kults der jungen weißen Mittelschicht anspringen, unterstreicht, finde ich, dabei nochmal, dass es hier relativ gesehen nicht um gesellschaftliche Verlierer geht, sondern gerade um jene, denen vom Anspruch her die Welt offen steht, offen stehen soll und die gerade deshalb zutiefst verbittert sind. Und der konsequente Ausweg und die schreckliche Praxis der Incels, ist dann auch der erweiterte Selbstmord. Also die Tötung ihres wertlosen Ichs und möglichst vieler Frauen, denen sie ihr Schicksal vorwerfen. Denn Incels wollen, genau wie die meisten anderen Männer, die natürlich auch unter Männlichkeit leiden im Patriarchat, aber eigentlich deswegen nie ein Problem mit dem Patriarchat entwickeln. Denn Incels wollen eben wie die meisten anderen Männer das Leiden am Geschlecht nicht abschaffen. Vor allem für Frauen halten sie das ja auch für richtig und wichtig. Ne? Sie stellen nie in Frage, dass Frauen den Subjektstatus des Mannes wiederherstellen sollen und für die sexuelle Befriedigung, für seine sexuelle Befriedigung da sind und man an ihnen, also an den Frauen, die Externalisierung der eigenen körperlichen Zurichtung und Bedingtheit leisten kann. Sie sind lediglich verbittert darüber, dass sie dazu wegen ihrer minderwertigen Knochenstruktur und dem Emanzipationsstatus der Frau nicht mehr in der Lage sind. Chads, also das sind, ne, die echten Männer in der Incel-Ideologie gegenüber, verhalten sich Frauen nämlich noch so, wie sich das gehört. Sexuell, unterwürfig und eigentlich auch sonst. In der Figur des Chads glauben also selbst Incels noch an eine echte Männlichkeit. Doch diese hat sich seit ihrer Entstehung in der Moderne ganz und gar verkehrt. Der Bürger als allgemeiner Mensch verwirklichte sie noch wie nebenbei Selbstbestimmung und Tat. Der Bürger als Mann musste ihr schon immer mehr hinterherlaufen, indem er Männlichkeit als verdinglichtes Bild am eigenen Körper verdoppeln musste. Der Mann als Chad ist aber nur noch das Resultat von Schicksal und Genen. Und deswegen würde ich zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, dass ich es sehr wichtig finde, diese Incel-Ideologie eben nicht einfach nur als Verrücktheit darzustellen. Und Incels nicht auch einfach, gerade wenn Männer das tun, habe ich sehr schnell werde ich sehr schnell allergisch, wenn Incels einfach nur von anderen Männern so belächelt werden, weil das durchaus in der gleichen Logik dieser Incels stattfinden kann. Ne? Also die Incels schaffen es, sind halt Loser, ne? Und dann sind sie auch noch misogyne Arschlöcher und coole, reflektierte Männer wissen, dass man so keine Frauen bekommt, so ungefähr. Ne? Also in der Logik. Hm? War das eine Frage? Oder? Ja, ja, genau. Also vom Selbstbild her ist das dann. Ne? Also wenn Männer Incels belächeln auf eine Art und Weise, kommt das oft vor, dass damit eigentlich das Selbstbild produziert wird. Ne? Also ich habe es verstanden. Ne? Und darin liegt aber, also da gibt es natürlich manchmal ein ehrliches Aufbegehren gegen Misogynie, das ich auch vielen Männern abnehme, aber darin liegt auch immer ein, naja, ne, also mit deinem irgendwie Rumgeschreie und deinem Frauenhass, das klappt halt nicht, ne? Man muss schon ein bisschen respektvoll umgehen, so, dann hat man halt Erfolg. Und das bricht aber diese Logik nie. Genau. Stattdessen will ich am Ende dafür plädieren, die allgemeinen männlichen Ressentiments ernst zu nehmen, die eben unabänderlich mit dem männlichen Subjektstatus und der Krise des kapitalistischen Patriarchats verbunden sind. Und für Männer hieße das, sich nicht irgendwie über Incels als Freaks einfach nur lustig zu machen, sondern die Ideologie und das, was dazu geführt hat, sehr ernst zu nehmen und vor allem das in sich selbst auch zumindest teilweise wiederzuerkennen und eben die eigene Zurichtung und die misogynen Wege, um mit dieser Zurichtung umzugehen, aufzuarbeiten und gleichzeitig dabei ihre Grundlage auch mit abzuschaffen. Also Männer sollen nicht einfach nur irgendwie an sich arbeiten und jetzt sollen sie halt profeministisch an sich arbeiten oder so, sondern aus einer linksradikalen Perspektive würde ich sagen, geht es dabei auch immer noch darum, die Grundlage von der ganzen Scheiße eben abzuschaffen. Und das ist eben die herrschaftsträchtige Zurichtung von Körpern unterm Kapital, Staat und Patriarchat, unter der natürlich alle Geschlechter auf ihre Art und Weise leiden, aber in denen es eben ganz klar dieses patriarchale Herrschaftsverhältnis gibt, irgendwie, von dem Männer auch nach wie vor profitieren. Und das müsste es eben abzuschaffen. Gilt es irgendwie abzuschaffen. Da müsste irgendwie angesetzt werden, gleichzeitig eben die konkrete Zurichtung von sich selbst in diesen Verhältnissen ebenso ernst zu nehmen und auch einzubringen. Und damit bin ich erstmal fertig.